Tagesgespräch. Informieren und mitreden. Ein Podcast von Bayern 2. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Heute am Mikrofon Stefan Parisius. Strengere Regeln, wie stehen Sie zu Tierversuchen, fragen wir heute. Und da gibt es Tierversuche verstehen. Das ist eine Informationsinitiative der deutschen Wissenschaft. Und von der kommt Ihr heutiger Gesprächspartner, nämlich Dr. Roman Stilling, wissenschaftlichen Referent dort bei Tierversuche verstehen. Grüße, Herr Stilling. Hallo, Herr Parisius. Herr Stilling, wir müssen das ein bisschen erklären, weil es an den meisten Menschen vorbeigegangen ist, glaube ich. Also diese Verschärfung der Gesetze in der Bundesrepublik. Was bedeutet das für die wissenschaftliche Praxis? Kann man das schon sagen? Also wir müssen erstmal ein bisschen zurückblicken, denn Tierversuche werden heutzutage in der EU einheitlich geregelt durch eine EU-Richtlinie, die 2010 schon erlassen wurde und 2014 in Deutschland umgesetzt wurde. 2018 hat die EU dann aber gesagt, das ist in Deutschland an einigen Stellen in Detailfragen nicht komplett richtig umgesetzt gewesen aus ihrer Sicht. Und dieser Prozess, dieses Vertragsverletzungsverfahren, das hat sich jetzt 2,5 Jahre lang hingezogen, bis wir jetzt heutzutage sozusagen das Tierschutzgesetz noch einmal novelliert wurde und auch die Tierschutzversuchstierverordnung, wo Detailfragen geklärt sind, noch einmal geändert wurde, in Detailfragen. Das betrifft vor allem das Genehmigungsverfahren, denn das werden viele sicherlich nicht wissen. Ein Tierversuch kann man nicht einfach so machen, sondern da muss man vorher eine behördliche Genehmigung beantragen, die sehr aufwendig ist, sehr umfangreich. Und die Detailfragen dieses Verfahrens, die wurden jetzt sozusagen neu geregelt. Was das konkret in der Praxis bedeutet, das wird sich zeigen müssen. So wie das Gesetz formuliert ist, ist es aber offensichtlich erstmal begrüßenswert, dass es harmonisiert ist mit anderen EU-Rechten. Und da wird man jetzt sehen müssen, wie sich das entsprechend entwickelt. Wenn man so versucht, sich so einen Überblick zu verschaffen, merkt man, dass es gar nicht so leicht ist, da auf aktuelle Zahlen zu stoßen. Kann man denn sagen, wie viele Tierversuche es in Deutschland im Augenblick insgesamt überhaupt gibt? Also es wird die Zahl der Versuchstiere erfasst jedes Jahr und jedes Jahr am Ende des Jahres berichtet vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und es geht da aktuell immer so um 2,8 bis 3 Millionen Tiere jedes Jahr. Mhm. Das sind hauptsächlich Mäuse, Ratten und Fische, aber auch natürlich andere Tiere, wie zum Beispiel auch Hunde und Affen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist das eine Zahl, die zumindest in den Jahren, in denen ich Auswertungen gefunden habe, zuletzt eher zugenommen hat als abgenommen hat. Es passt ja irgendwie nicht zusammen. Auf der einen Seite gibt es eben immer stärkere, immer schärfere Richtlinien und Gesetze, auch immer mehr Möglichkeiten, Versuche anders zu machen als an lebenden Tieren. Trotzdem immer mehr Versuchstiere. Warum? Also das ist so nicht ganz richtig. Die Zahl der Versuchstiere ist in den letzten 10 Jahren eigentlich relativ stabil geblieben. Und man muss dazu sagen, dass obwohl man eigentlich was anderes erwartet hätte, tatsächlich hätten wir eigentlich alle erwartet, dass die Zahl graduell immer weiter ansteigt, weil einfach viel, viel mehr geforscht wird. Es gibt viel mehr Geld für biomedizinische Forschung, also für Forschung in Biologie und Medizin. Es gibt viel mehr Personal, es wird immer mehr publiziert und trotzdem geht die Zahl der Versuchstiere eigentlich nicht mit nach oben, wie man das erwartet hätte, sondern das Gegenteil ist der Fall, die bleibt eigentlich gleich. Das führen wir darauf zurück, dass es durchaus eben diese Bestrebungen gibt, Tierversuche, wann immer es geht, zu vermeiden und durch andere Methoden zu ersetzen. Gut, dann gehen wir mal an die Telefone und schauen, was unsere Anrufer zu dem Thema zu sagen haben, jetzt um 10 nach. 0800 94 95 95 5 ist die Nummer ins Studio, 0800 94 95 95 5. Gewählt hat sie Lisa Müller in Heidelberg. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Hallo, Frau Müller. Hallo. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie von dieser Verschärfung der Regeln hören? Also natürlich gibt es da immer zwei Seiten der Medaille. Ich persönlich natürlich bin gegen sämtliche grausamen Dinge, die Tieren angetan werden. Aber natürlich verstehe ich auch, dass es halt wichtige Gründe gibt, eben der Grundlagenforschung, ja, zur Entwicklung von neuen Medikamenten oder Erkrankungen besser zu verstehen oder Heilverfahren zu entwickeln. und die Prüfung von Medikamenten, die Sicherheit oder andere Stoffe, mit denen der Mensch in Berührung kommt. Zum Beispiel auch das Insulin für Diabetiker wurde ja mit Hilfen von Schweinen entwickelt oder auch die Erforschung von Krebs oder andere bakterielle Erkrankungen wie Tuberkulose also weiter zu erforschen und auch die Resistenz also von multiresistenten Erregern, ja, da vielleicht auch ein besseres Verständnis zu entwickeln. Wir verdanken den Tieren extrem viel, nur ich hoffe vielleicht in Zukunft, dass wir da die Gesetze vielleicht für Stammzellen oder so, was natürlich ein schwieriges Thema auch da wieder ist, lockern können, damit wir vielleicht auch ohne lebende Tiere oder an lebenden Tieren Tests durchführen können oder Versuche und vielleicht das auf einer anderen Ebene mit gezüchtetem Gewebe vielleicht, ja, oder Sie klingen so, als wären Sie vom Fach. Ja, ich studiere Medizin in Heidelberg. Ich bin im dritten Semester. Da hat man, also noch nicht ganz so weit. Da hat man mit Tierversuchen und Versuchstieren vermutlich noch nicht so viel zu tun. Aber die spannende Frage ist ja, Frau Müller, und die gebe ich gern an Dr. Stilling weiter, wenn Sie jetzt vom Insulin erzählen oder von anderen zurückliegenden Erforschungen, Erfolgen in der medizinischen Forschung, die durch Versuche an Tieren auch erreicht wurden. Die spannende Frage ist ja, wäre das heute noch genauso oder wäre man heute in vielen Dingen schon weiter, eben durch Stammzellen, durch was auch immer, dass man heute es gar nicht mehr bräuchte in dem Außenmaß? Ja gut, es kommt natürlich darauf an, was natürlich getestet wird. Sind es jetzt Verhaltensbeobachtungen, die man macht oder im Psychologischen halt eher an Tieren, zum Beispiel auch was Sucht angeht, Suchtverhalten, ja, da kann man natürlich nicht viel mit Zellen anfangen, sondern klar, da braucht man dann schon das Tier dazu. Mhm. Und das sind halt so die Dinge, wo wir vielleicht dann später mit künstlicher Intelligenz arbeiten können oder halt mit Daten, die man gesammelt hat. Ich weiß es nicht. Ja. Also deswegen gibt es noch viel Luft nach oben. Deswegen wollte ich ja die Frage gerade an Herrn Stilling auch weitergeben. Ja. Also ist die Rechtfertigung der Erfolge der Vergangenheit, wie ich in Anmoderation gesagt habe, da heißt es dann ja, die mRNA-Impfstoffe wären nicht ohne Tierversuche möglich gewesen. Oder wie die Frau Müller jetzt sagt, ja, Insulin wäre nicht entwickelt worden. Sind diese Argumente aus der Vergangenheit auch heute und in der Zukunft noch gültig oder ist man da inzwischen wirklich schon weiter mit den Forschungsmethoden, dass man mehr Tierversuche auch ersetzen kann? Also ich hätte es gar nicht viel besser als Frau Müller ausdrücken können, aber vielleicht kann ich nochmal sagen, dass auch in diese gesetzlichen Regelungen das sogenannte 3R-Prinzip eingewoben ist. 3R, das steht für die englischen Begriffe Reduce, Replace und Refine und es bedeutet übersetzt, dass auf Tierversuche, wann immer es möglich ist, verzichtet wird und das durch eine andere Methode ersetzt wird. Das heißt, man darf überhaupt gar keine Tierversuche einsetzen, wenn es eine Alternative gäbe. Wenn man aber dann doch auf Tierversuche zurückgreifen muss, dann muss die Zahl der Tiere im Versuch so weit reduziert werden, wie es irgendwie möglich ist. Und auch die Belastung, die die Tiere in diesen Versuchen erfahren, muss so weit minimiert werden, zum Beispiel durch Narkose oder durch Schmerzbehandlung, wie das eben möglich ist im Rahmen des Versuchs. Also das ist alles sozusagen schon mal gesetzlich vorgeschrieben und das ist natürlich auch ein Anreiz dafür, Methoden zu entwickeln und Methoden auch zu nutzen, die ohne Tiere auskommen. Die sind erstmal günstiger und auch schneller meistens, aber wie Frau Müller es gerade schon treffend gesagt hat, es gibt einfach Bereiche, in denen man Fragestellungen hat, die man ohne Versuche an lebenden Organismen nicht beantworten kann. Könnten Sie sich denn vorstellen, Frau Müller, dass Sie so nach dem Medizinstudium dann möglicherweise auch in die Forschung gehen und da sich möglicherweise auch mit solchen Versuchen beschäftigen würden? Natürlich wäre das toll, aber ich würde, ja, das trägt natürlich auch die Versuche tragen dazu bei, den Menschen letztendlich zu helfen oder der Gesellschaft, ja. Ich natürlich persönlich, wenn ich die Zeit noch habe als Frau mit Familienplanung, würde ich gerne in die Chirurgie gehen, also Unfallchirurgie oder wenn es gar möglich ist, in die Neurochirurgie, aber das ist natürlich extrem schwer alles. Also dann vermute ich keine Forschung. Toi, toi, toi jedenfalls. Dankeschön für den Anruf nach Heidelberg, Frau Müller. Danke. Vielen lieben Dank. Servus. Ja. In Nürnberg ist Ruth Peter, Frau Peter. Grüß Gott, Herr Stefan Parisius. Grüß Gott. Ich höre. Wir hören, das ist, so machen wir es in der Sendung. Ich halte nichts von den Tierversuchen, nicht viele jedenfalls. Mhm. Ich habe selber die meiste Zeit schon Hunde gehabt, im Moment habe ich keinen. Und ich weiß nicht, was man sich da eigentlich denkt. Diese Tiere sind ja auch Geschöpfe Gottes, also habe ich einmal gelernt. Aber anscheinend sind es da keine mehr. Mhm. Also grundsätzliche Ablehnung. Ja. Gut, bleib mal dran bitte. Frau Peter, ich nehme Joachim Frank aus Warkhäusl mit dazu, Herr Frank. Mhm. Ja, hallo, Herr Parisius. Ich habe ein bisschen differenzierteren Standpunkt. Erstmal, für kosmetische Zwecke wurden ja auch Tierversuche gemacht. Da würde ich es grundsätzlich auch ablehnen. Für medizinische Zwecke, wo es wirklich um das Wohl des Menschen geht, da muss man sich eigentlich mal klar machen, nur als Gegenüberstellung, was tun wir eigentlich mit sogenannten Nutztieren? Wie nachlässig gehen wir damit um? Schweine, Rinder, Hühner und so weiter. Da wird sich zwar auch drum gekümmert, aber im Verhältnis ist doch das Tierleid, was da auftritt, riesig viel größer als durch medizinische Tierversuche. Frau Peter? Ja, also was den Kosmetik und so anbelangt, da hat der Herr recht, das lehne ich auch ab. Da nur, dass man da schön daherkommt und gut stinkt, auf gut Deutsch gesagt, dass da Tiere ihr Leben dafür lassen müssen, das ist einfach nicht einzusehen. Mhm. Also ich sehe das nicht ein. Mhm. Wobei es bei Ihnen ja weitergeht deutlich, ne? Wie weitergeht? Die Ablehnung, die bezieht sich aber eher nicht auf die Kosmetik. Also mein Hund, wenn ich mal wieder einen habe, wenn da einer Hand anlegen würde, dann lege ich auch Hand an. Kann er sich drauf verlassen. Alles klar. Gut, Dankeschön, Frau Peter, Dankeschön, Herr Frank. Greif mal diese Frage der Kosmetik mal auf, Herr Dr. Stilling, weil da ist ja jetzt auch zu lesen, ja, das ist eine gewisse Vorreiterrolle und da ist man europaweit tatsächlich schon so, dass man es geschafft hat, es da gänzlich und total zu verbieten. Eigentlich, wenn es ums Tierwohl geht, müssen da ja die gleichen Kriterien gelten, oder? Genau, also bei Kosmetika ist ja genau diese Abwägung, ich denke, da finden wir niemanden, der das befürworten würde. Das lehnen wir als Gesellschaft alle ab, dass wir sozusagen für Luxusartikel Tiere leiden lassen. Und das hat auch dazu geführt, dass in der EU es ein generelles Vermarktungsverbot gibt von Kosmetika, die im Tierversuch getestet wurden. Diese Entwicklung hat sich über ein paar Jahre hingezogen. In Deutschland gibt es schon seit den 80er Jahren die ersten Gesetze, die das Testen von kosmetischen Produkten an Tieren verboten haben. Da sind wir also glücklicherweise so weit, dass wir darauf weitestgehend oder sogar komplett verzichten können. Das ist ja genau der Punkt, den die beiden Anrufer, also Frau Peter und Herr Frank, gerade auch angesprochen haben, dass man das durchaus differenzieren muss. Und das ist genau das, was dahinter steckt, aus meiner Sicht. Nämlich immer eine Abwägung, rechtfertigt der Nutzen, den wir aus solchen Versuchen ziehen, die Belastung und das Leid, das wir den Tieren möglicherweise zufügen müssen in einem solchen Versuch, um eben Erkenntnisse zu gewinnen, um in der Forschung weiterzukommen. Mhm. Und genau diese Abwägung, die muss zum Beispiel auch für jeden Tierversuch im Einzelfall überlegt werden. Also da gibt es keine Pauschalurteile, da kann man nicht sagen, das ist immer alles gerechtfertigt und das ist immer alles nicht gerechtfertigt, sondern da muss jedes Mal einzeln genau abgewogen werden. Tanja Oehrlein in Würzburg, hallo. Oehrlein, guten Tag. Grüß Gott. Links los? Ja, und zwar folgendes. Also ich habe eine Haltung zu Tierversuchen, bei der ich selber gewisse Bauchschmerzen habe. Ich bin der Meinung, Tiere sind Lebewesen, genau wie wir Menschen auch. Und aus diesem Grund würde ich auch an Tieren nur Versuche durchführen, die ich möchte, dass sie auch an mir durchgeführt werden. Mhm. Was ich aber allerdings dazu sagen muss, ich bin selber in der glücklichen Position, ich bin gesund. Und wir haben auch einen Hund, der momentan gesund ist. Was wäre, wenn ich jetzt Krebs hätte oder jemand in der Familie schwer krebskrank wäre? Ob ich dann diese Meinung auch noch teilen würde, weiß ich nicht. Mhm. Oder wenn jetzt unser Hund schwer leiden würde. Also ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ich kann nur sagen, nach dem gegenwärtigen, jetzigen Stand, ich bin gesund, unser Hund ist gesund. Wir haben Gott sei Dank niemanden in der Familie, der schwer krebskrank ist, würde ich sagen, Tiere sind Lebewesen, ich bin auch ein Lebewesen, ergo nur Tierversuche, die ich auch selber möchte, dass sie an mir durchgeführt werden. Wie wird denn da differenziert eigentlich? Es gibt ja auch medizinische Studien und Versuche, wo wirklich auch Menschen einbezogen werden und wo ja die auch ein Risiko eingehen, wenn es um Medikamentenstudien, um Ähnliches geht. Herr Dr. Stilling, da gelten dann aber ja schon noch mal viel schärfere Regeln, oder? Genau, und das ist ja auch ein Grund, den es für Tierversuche gibt, denn am Ende werden alle Medikamente auch an Menschen getestet. Und wir wissen auch aus unserer eigenen historischen Erfahrung, dass das auch zu Problemen führen kann und dass es auch tatsächlich da Ausnutzung gegeben hat durch die Regierung und so weiter. Das heißt, es gibt sehr, sehr klare Regeln international. Bevor irgendwas an Menschen getestet wird, müssen diese Menschen ja informiert werden, aufgeklärt werden und sie müssen dem zustimmen. Und damit das überhaupt möglich ist, müssen Informationen gewonnen werden. Und dazu gehört auch, und das ist auch Teil dieser internationalen Regeln der Helsinki-Deklaration, dass alle möglichen Informationsquellen ausgeschöpft werden, um etwas über dieses neue Medikament oder die neue Therapie zu testen, um das Risiko für diese Studien am Menschen, nennen wir es mal Menschenversuche, so gering wie möglich zu halten. Und dazu gehören eben auch Tierversuche. Das ist mit tatsächlich gesetzlich so vorgeschrieben. Und es war auch bei den Medikamenten, die wir jetzt haben, oder auch bei den Impfstoffen zum Coronavirus auch der Fall. Mhm. Nur bei den Tieren ist es mit der Zustimmung und Information halt entsprechend ein bisschen schwieriger. Frau Irland, danke Ihnen richtig. Und toi, toi, toi, dass es weiter so gut geht bei Ihnen. Dankeschön. Das hoffe ich auch. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Servus. Wir haben jetzt eine Zuschaltung von einem anderen Verein für ein paar Minuten. Das ist Dr. Stefanie Schindler von Menschen für Tierrechte. Frau Schindler, grüß Sie. Grüße Sie wohl. Die neuen Regelungen, die wir jetzt da schon ein bisschen besprochen haben und die wohl doch zu einer Verschärfung der Möglichkeit von Tierversuchen in Deutschland führen werden. Denken Sie, das ist jetzt ein großer Wurf für die Tiere? Ich nehme an, Sie beziehen sich auf die EU-Richtlinie. Genau. 63/2010. Die Nummer habe ich nicht. Es könnte ein großer Wurf sein. Ich muss aber mitteilen, dass wir mit der praktischen Umsetzung dieser EU-Richtlinie in nationales Recht, in nationales deutsches Recht sehr unzufrieden sind. Weil? Es gibt verschiedene Punkte, die von Tierschutzorganisationen, auch von Juristen und zuletzt auch von der Europäischen Kommission selbst angemahnt worden sind. Ein ganz einfaches Beispiel ist, dass in die Leidensbeurteilung, die ja bei jedem Versuchstier stattfinden muss, da müssen Sie eine Abwägung machen gegen den erwarteten Nutzen des Versuches zu dem zu erwartenden Leid des Tieres. Und hier hat die Europäische Kommission ausdrücklich angemahnt, dass Ängste in diese Leidensbeurteilung aufgenommen werden müssen, und zwar explizit. Mhm. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, was das Problem ist, das zu machen, denn Ängste sind ja Leiden. Und das ist jetzt bei uns nicht umgesetzt. Ist leider nicht umgesetzt worden in der neuen Gesetzgebung. Mhm. Das ist ein kleines Beispiel, es gibt aber größere Beispiele. Ein großes Beispiel ist eben das unabhängige Prüfrecht der genehmigenden Behörden. Die genehmigende Behörde muss nach EU-Recht unabhängig und aktiv prüfen können. Mhm. Und das ist in der neuen deutschen Gesetzgebung wieder nicht garantiert, beziehungsweise nicht explizit angesprochen. Es ist so ein bisschen verschwiemelt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne? Also wie da genau geprüft wird, ob das nun wissenschaftlich ist oder nicht. Ne? Ja, und wie gesagt, sie muss unabhängig prüfen können. Mhm. Und es läuft jetzt auch in der neuen Gesetzgebung wieder darauf hinaus, dass eigentlich ein Gesuch zu genehmigen ist, wenn es wissenschaftlich plausibel ist. Dargestellt wird. Kann man denn sagen, wenn ich das kurz zwischenfragen darf, an Dr. Stilling oder auch an Sie, wie viel Prozent der Gesuche abgelehnt werden? Gibt es darüber irgendwelche Zahlen? So gut wie keine. Herr Stilling? Ja, genau, da gibt es Zahlen zu. Die nackten Zahlen sprechen aber nicht für sich selber, sondern die sind immer interpretationsbedürftig. Ja. Dazu muss man schon sagen, dass diese Genehmigungsverfahren sehr langwierig sind und ein Prozess sind, der über mehrere Runden geht. Das heißt, wenn man die Frage anders formulieren würde, wie viele Genehmigungsverfahren oder Gesuche werden so genehmigt, wie sie eingereicht wurden, dann muss man eigentlich auch sagen, fast keine, weil sie nämlich in diesem Genehmigungsprozess oft sozusagen konkretisiert werden, mit Auflagen belegt werden und so weiter. Okay, aber zunächst bei dem fast keine. Von der anderen Seite auch würde man nicht widersprechen können. Also in beide Richtungen gibt's da Veränderungen. Weil Sie die EU nochmal angesprochen haben, Frau Dr. Schindler, da gibt es ja noch viel weitergehende Bestrebungen. Also die EU-Kommission will eigentlich einen kompletten Ausstieg aus den Tierversuchen erreichen. Sie lachen. Ja. Habe ich das falsch gelesen? Nein, das haben Sie nicht falsch gelesen. Das steht aber natürlich nicht in den Artikeln, sondern das steht als Gesamtziel in den Erläuterungen zu den Artikeln. Mhm. Dass das letzte Ziel tatsächlich in der EU ist, aus dem Tierversuch auszusteigen, sobald dies wissenschaftlich möglich ist. Halten Sie das für realistisch und erleben Sie das noch? Ob ich das noch erlebe, das müssen Sie jemand anders fragen, das kann ich nicht beurteilen, aber ich halte das für sehr gut möglich. Ja. Die mit der spannenden Einschränkung, sobald das wissenschaftlich möglich ist, im Prinzip seid ihr da wieder nicht weit auseinander, weil Dr. Stilling sagt ja auch, also wenn ich es wissenschaftlich anders machen kann, dann verzichte ich gern auf jeden Tierversuch. Ja, und das ist auch das Gesetz, also das ist jetzt keine freie Entscheidung, sondern wenn eine nicht weniger belastende oder tierfreie Methode zur Verfügung steht, muss diese angewandt werden. Mhm. Wie das dann in der praktischen Umsetzung aussieht, ist nochmal ein anderes Thema. Ja, und Frage auch, wann es wirklich soweit ist, dass man das alles tatsächlich ersetzen kann. Ich nehme mal schnell Dr. Rupert Ebner mit dazu aus Ingolstadt. Herr Dr. Ebner, grüß Sie. Ja, grüß Gott. Menschen- oder Tierarzt, muss man fragen, bei dieser Sendung, wenn jemand mit Doktor daherkommt? Ja, Tierarzt in dem Fall und eben seit Jahrzehnten damit beschäftigt, was mit Tierarzneimitteln passiert und wie die angewandt werden. Mhm. Und da stellt sich halt mir die Frage, also ich bin alles andere als ein Befürworter von großen Tierversuchen, nur wir haben gerade in Deutschland von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt ein Tierarzneimittelgesetz bekommen, zum ersten Mal überhaupt. Dann gibt es ein großes Thema wegen der Reserveantibiotika auf europäischer Ebene. Aber um was mir es geht, diese ganzen Gesetze beschäftigen sich mit der Zulassung von Tierarzneimitteln. Und da ist es halt so, dass es für die Industrie natürlich völlig unwirtschaftlich ist, ein Medikament für einen Hamster, fürs Kaninchen, für den Alpaka und was da alles an diesen Minor Species, so nennt man das, gibt. Und natürlich ahnt ein Tierarzt, dass dieses Medikament auch für diese Tierart einsatzfähig wäre. Aber es ist nicht zugelassen und ich glaube, ich nehme jetzt keinen Kollegen, ich verunglimpfe meine Kollegen nicht, wenn nicht jeder Tierarzt mal so ein Medikament, das möglicherweise nur für eine Tierart und für eine Erkrankung zugelassen ist, auch bei einem anderen Tier eingesetzt hat. Also dann, im Prinzip macht ein Tierversuch. Ja. Also das heißt, wir müssen uns schon im Klaren sein, wenn wir Tiere helfen wollen, müssen wir auch die Wirkung von Medikamenten für das einzelne Tier beurteilen können. Und gerade bei den Narkosemitteln ist es am deutlichsten, dass da riesige Unterschiede gibt. Eine Kollegin von Ihnen haben wir nämlich auch gerade mit dabei. Ich glaube, Frau Dr. Schindler, Sie sind ja auch Tierärztin. Ne? Ja, ja. Es geht also bei diesen Versuchen ja offensichtlich nicht nur darum, Medikamente für Menschen zu machen. Nein, eindeutig nicht. Und natürlich muss ein Medikament für die Zielgruppe erprobt werden. Ist ja beim Herr Stilling hat es ja gerade angesprochen, er hat das Wort Menschenversuche, also man kann auch Phase 1, 2, 3 Versuche sagen, ist etwas eleganter. Aber natürlich müssen Sie am Ende des Tages ausprobieren, wie das Medikament in der Zielgruppe wirkt, egal ob Mensch oder Tier. Ja gut, wenn die Zielgruppe dann das Tier ist, gäbe es dann ja doch wieder Tierversuche. Aber die sind dann zu Nutzen des Tieres. Okay, Herr Dr. Ebner. Ja, aber es bleiben ja trotzdem Tierversuche. Die Menschenversuche bleiben auch Menschenversuche. Aber ob es für einen Menschen stirbt oder für das Tier stirbt, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Ja? Oder ob es für einen Menschen leiden muss oder für das Tier leiden muss. Also das, was Herr Parisius gesagt hat, das möchte ich ja stark unterstreichen. Das bleibt ein Tierversuch. Deswegen haben wir ja die Güterabwägung bzw. die Schaden-Nutzen-Analyse eingebaut in das Genehmigungsverfahren. Der zu erwartende Nutzen gegen den zu erwartenden Schaden. Mhm. Dankeschön, Herr Dr. Ebner. Was denken Sie denn, Frau Schindler, wenn jetzt Forscher, wie von vielen wissenschaftlichen Institutionen, die ja eben auch von Dr. Stilling mit vertreten werden, sagen, je mehr das eingeschränkt wird, desto weniger weit kommen wir mit unserer Forschung in Deutschland. Was für Konsequenzen für den Wissenschaftsstandort hier bei uns Deutschland und auch in Europa, wenn dann da ganz ausgestiegen wird? Also ich möchte jetzt nicht unhöflich sein, aber ich glaube das erstmal nicht. Denn es gibt schon Möglichkeiten auszuweichen auf andere Methoden. Eine Ausnahme ist natürlich die sogenannte regulatorische Toxikologie, die keinen Raum lässt bei der Wahl der Methoden. Das wurde ja schon angesprochen, das ist international reguliert. Aber man darf eines nicht vergessen, knapp die Hälfte der Tierversuche, die in Deutschland stattfinden, beziehen sich auf die sogenannte Grundlagenforschung. Also Forschung, die keinen unmittelbaren Anwendungsbezug hat. Und hier ist der Forscher frei in der Wahl seiner Methoden. Mhm. Ich gebe zu, die Grundlagenforschung, deswegen heißt sie Grundlagenforschung, die Grundlage ist die Basis des Fundaments, ist dann der Ausgangspunkt für weitergehende Forschungen. Trotzdem denke ich, dass wir mit In-vitro-Methoden und tierfreien Methoden weit genug sind, um ein breites Spektrum zu bieten, mit dem man Grundlagenforschung betreiben kann, ohne dass es zu Einschränkungen in der Forschungsfreiheit oder im Erkenntnisgewinn kommt. Gut, Stefanie Schindler von Menschen für Tierrechte, vielen Dank für die Zeit. Danke, dass Sie bei uns waren. War mir ein Vergnügen. Uns auch. Im Tagesgespräch in Bayern 2 und im ARD Alpha im Fernsehen. Jetzt um kurz nach 12:30 Uhr, 12.32 Uhr, haben Sie weiter die Gelegenheit, hier mit anzurufen und zu diskutieren unter der Nummer 0800 94 95 95 5. Nochmal 0800 94 95 95 5. Zu unserem Thema heute strengere Regeln. Wie stehen Sie zu Tierversuchen? Und Ihr Gesprächspartner ist von Tierversuche Verstehen, Dr. Roman Stilling. Jetzt gehen wir ans Telefon und zwar zu David Brodersen. Herr Brodersen aus Hamburg. Moin, moin. Herr Brodersen? Nicht. Dann gehen wir nach München zu Rupert Renner. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Danke, dass ich in die Runde komme. Ich möchte mich nicht wissenschaftlich jetzt outen, sondern als normaler Bürger. Mhm. Ich bin gegen Tierversuche, die in Richtung Kosmetik gehen oder sonstige Bereiche, auch Schönheitschirurgie. Das ist für mich ein striktes Nein. Ich bin allerdings schon für Tierversuche, zum Beispiel bei Krebsbehandlung oder was meine Position betrifft, Querschnittslähmung. Mhm. Klar, wieder die Frage von Nutzen und der Abwägung. Dankeschön, Herr Renner, über die wir auch schon gesprochen haben und weswegen es ja eben das bei Kosmetika auch gar nicht mehr gibt. Nur die Frage aufgreifend, was wird denn da eigentlich erforscht, wie wir gerade gehört haben von der Frau Schindler. Herr Stilling, wenn man immer hört, Grundlagenforschung ist es zu großen Teilen, die da betrieben wird. Das ist jetzt vielleicht eine sehr naive Frage, aber 2021 könnte man ja auch mal annehmen, dass die Grundlagen irgendwann mal abgearbeitet sind, oder? Ja, das hätte man wahrscheinlich auch 1920 schon genauso sagen können. Also wir müssen anerkennen, dass die Biologie und die Prozesse, die da ablaufen, extrem komplex sind und wir die zum Großteil noch nicht ansatzweise verstehen. Also ich spreche mal an, insbesondere das Nervensystem. Es gibt ganz viele neurologische Erkrankungen, für die wir praktisch nichts in der Hand haben, weil wir auch zum Großteil das Gehirn einfach noch nicht gut genug verstehen. Und das sind halt genau die Grundlagen, um die es geht. Ich kann auch noch mal ein ganz konkretes Beispiel machen, was das Immunsystem angeht. Also vor 30 Jahren, in den 1990er Jahren, da war das natürlich auch Grundlagenforschung, wie man dann zum Beispiel herausgefunden hat, dass mRNA eine Immunantwort auslösen kann. Heute nutzen wir das als ganz neuen Impfstoff und diese Entwicklung hat einfach wahnsinnig lange gedauert. Aber all das, was wir heute anwenden, war irgendwann mal Grundlagenforschung und wir sind weit davon entfernt, wirklich alles so gut zu verstehen, dass wir es nachbauen könnten. Denn dann könnte man wirklich sehr gut auf Versuche verzichten, weil wenn wir ein System nachbilden können, also in der Zellkulturschale zum Beispiel. Aber wir finden heute immer noch wieder ganz viele neue und auch sehr überraschende Dinge, die auch in der Forschung so nicht bekannt waren. Und der einzige Blick zurück bleibt uns, dass wir immer sehen, früher war das auch alles Grundlagenforschung und heute bringen wir es in die Anwendung und genauso wird es auch weitergehen. Also das heißt, wäre zu kurz gesprungen zu sagen, okay, wir erhoffen uns jetzt konkret eine Spritze gegen Krebs zum Beispiel. Soweit kann man, verstehe ich richtig, überhaupt nicht gehen, weil das gar nicht Gegenstand zunächst mal dieser Forschung ist. Genau, also man muss auch davon vielleicht Abstand nehmen zu sagen, Grundlagenforschung ist einfach nur so im Nebel rumstochern. Das ist es nicht. Also es gibt durchaus konkrete Fragestellungen, die auch einen ganz konkreten Hintergrund haben, zum Beispiel eben besser zu verstehen, wie Prozesse im Gehirn ablaufen, um dann rauszufinden, was auch Krankheit überhaupt bedeutet. Was bedeutet Gesundheit, was bedeutet Krankheit und wie kriegen wir den einen Zustand in den anderen wieder überführt? Dafür müssen wir die Systeme einfach besser verstehen. 12:56, jetzt gehen wir nach Heidelberg zu Silke Baskaya. Grüß Gott. Hallo, Herr Parisius. Hallo, Frau Baskaya. Also ich schaue Ihre Sendung sehr gerne und habe gedacht, heute rufe ich mal an, weil mir zu dem Thema ein Satz eingefallen ist. Und der heißt, die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt. Mhm. Von wem ist der? Wissen Sie das zufällig, wenn Sie das so als Zitat parat haben? Ja, genau. Also das ist eigentlich von meiner Schwester. Das ist, hat irgendein berühmter Mensch, ich weiß nicht mehr vor wie vielen Jahren oder Jahrhunderten, ich weiß es nicht mehr. Also den hat meine Schwester bei ihrer WhatsApp-Unterschrift, aber da habe ich jetzt keinen Autor gefunden. Mhm. Und wie ist es mit der Größe einer Nation? Kann man die auch nicht möglicherweise in ihrem wissenschaftlichen Fortschritt bemessen? Ja, schon, klingt gut, ja. Aber zum Beispiel, die Tiere spüren auch den Schmerz. Mhm. Und Tiere sind intelligenter, als wir vermeintlich wissen. Und sie haben auch Rechte. Und das muss man schon genau wissen, was man einem Tier dann auch antut. Mhm. Dieses Beispiel, was Sie sagen mit dem Schmerz, Dankeschön, Frau Baskaya, was ja vorhin ein bisschen ähnlich kam mit der Angst, schon mal von Frau Dr. Schindler. Finden Sie das richtig, Herr Stilling, dass offensichtlich das in den Kriterien, die da abzuwägen sind, weil ohne Schmerzen wird es nicht gehen, sonst würde man ja gar nicht von einem Eingriff beim Tier sprechen. Und ohne Ängste dann sehr wahrscheinlich auch nicht, soweit man bei Tieren von Ängsten sprechen kann, dass dieser Kriterienkatalog da nicht weit genug geht? Also es ist so, dass, das hatte Frau Schindler gerade ganz richtig erklärt, so eine Belastungseinschätzung gemacht werden muss. Im Englischen nennt man das Severity Assessment und das ist ein ganz wichtiger Zweig auch der Forschung. Also festzustellen, was ist eigentlich belastend für ein Tier. Ich mache Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Hamster sind von Natur aus Einzelgänger. Wenn man die als Versuchstiere einzeln hält, macht denen das nichts aus. Im Gegenteil, wenn man sie zusammensetzen würde, würden sie bis aufs Blut kämpfen. Bei Mäusen ist es anders. Es ist eine soziale Spezies. Wenn man die in Einzelhaltung halten würde, wäre das durchaus eine Belastung für eine Maus. Also es gibt durchaus Unterschiede von Tierart zu Tierart auch. Und es gibt auch Unterschiede in dem, wie wir das vielleicht so sehen würden. Ne? Also was für uns Menschen vielleicht belastend wirkt, ist vielleicht für ein Tier weniger belastend oder andersrum. Und das herauszufinden, ist ein ganz aktiver Forschungszweig, wo auch Grundlagenforscher und Forscherinnen und Forscher in Deutschland beteiligt sind, um genau eben solche Kataloge aufzustellen, ne? Damit man diese Abwägung überhaupt richtig gut treffen kann. Stefan Just in München, willkommen im Tagesgespräch. Ja, grüß Gott, hallo. Ja, ich habe angerufen, weil mich das Thema auch umtreibt und weil ich eine Frage an den Herrn Stilling hätte, wie weltfremd eigentlich der Wunsch wäre, dass wenigstens die Ergebnisse von Tierversuchen zwingend im Netz landen, damit sie nicht wiederholt werden müssen. Also das war meine Frage. Herr Stilling? Ja, es ist ein sehr, sehr guter Punkt. Es ist so, dass die meisten wissenschaftlichen Ergebnisse natürlich veröffentlicht werden, in der Regel in Fachjournalen, die von anderen Wissenschaftlern dann gelesen werden können. Und in der Regel ist es auch so, dass die Forschenden natürlich den Stand der Wissenschaft ganz gut kennen, weil sie auf Konferenzen gehen, weil sie sich mit Kollegen austauschen, weil sie eben diese Fachjournale lesen. Deswegen würde ich mal behaupten, dass ganz, ganz wenige Versuche einfach zufällig doppelt stattfinden, weil sie irgendwo auf der Welt auch nochmal genauso stattfinden. Aber es gibt natürlich schon den Punkt, dass es keine Veröffentlichungspflicht gibt. Und es gibt durchaus ja auch mal Experimente, die jetzt sozusagen kein besonders spannendes Ergebnis haben oder zeigen, dass irgendetwas nicht funktioniert und dann versucht man halt das nächste. Und diese Studien, die werden dann gelegentlich nicht publiziert, weil die in diesen Fachjournalen nicht so wichtig erscheinen. Und das ist ein Problem. Ich denke, da kann die Forschung durchaus noch besser werden und sagen, wir müssen alles, was mit Tieren gemacht wurde, auch tatsächlich veröffentlichen, dass es im Netz zugänglich ist, damit eben auch nichts doppelt gemacht wird und damit auch diese Ergebnisse, die halt nicht zufriedenstellend waren oder nicht einen großen Durchbruch gebracht haben, auch bekannt sind, damit es nicht nochmal gemacht wird. Also Wasser auf Ihre Mühlen, Herr Just. Naja, ihr baut in Gottes Ohr. Naja, also ich meine, diese Tierversuche verstehen, dahinter stehen schon mal die, wie viel, 7 oder 8, glaube ich, größten und renommiertesten Forschungsinstitute Deutschlands. Wenn Sie das schon mal alle umsetzen, Herr Stilling, dann wäre es ja nicht verkehrt. Genau. Dankeschön, dann gehen wir zu Siegfried Bauer. Willkommen im Tagesgespräch. Ah, guten Tag. Schöne Grüße aus Passau. Und zwar... Der Einzige, ich war früher ein Anhänger von Dr. Hartinger, der ist leider schon gestorben, und der hat druckreif immer seine Vorträge gehalten. Und der hat immer gesagt, der einzige Grund, den er sieht, warum Tierversuche gemacht werden, ist der Haftungsgrund. Damit man juristisch nicht belangt werden kann, wenn was in die Hose geht. Ne? Man sieht ja auch, jetzt ist man eh schon vom Tierversuch auf den Menschenversuch auch übergegangen. Man sieht ja, die Firma BioNTech, die ist im Jahre 2019 im Herbst an die Börse gegangen, ist jetzt milliardenschwer, ne? Und verkauft jetzt seine Sachen. Wir bleiben einfach jetzt mal tatsächlich beim Tier, ne? Beim Tierversuch. Das ist auf der anderen Seite die Gerätemedizin, die da befördert wird, und die Medikamentenherstellung. Auf der anderen Seite ein behandelnder Arzt, der sollte ja die Entscheidung haben, ne? ob was gut ist oder schlecht ist. Das ist nur eine Medikation, die eigentlich nur das Leiden verlängert und gar nicht die Ursache bekämpft. Eine ursächliche Heilbehandlung findet ja im Medikamentenbereich ja nicht statt. Ja, also ich nehme mal den Begriff Haftung raus, den Sie sagen, Herr Bauer, weil ich das ganz spannend finde, beziehungsweise auch dann Verantwortung und übertrage das weiter auf die Abwägung und auf die Frage, ja, wer prüft denn, jetzt lassen wir mal Haftung, ersetzen wir da, und wie wird tatsächlich geprüft, ob dieser Tierversuch, der da eingereicht wird, diesen ganzen Kriterien, von denen schon die Rede war, am Ende entspricht oder nicht. Also wie kann man das unabhängig prüfen? Warum wurde das bis jetzt nicht gemacht und wie wird das jetzt umgesetzt? Also kommen dann plötzlich andere Wissenschaftler und lesen die Studien gegen, die da angestrebt werden sollen, oder wie soll das funktionieren? Oder können Tierrechtler dagegen klagen? Auch da gibt es ja schon Beispiele, dass dann Organisationen auch für die Tiere Klage einlegen können, erstmal gegen so eine Entscheidung. Herr Stilling. Also dieses Genehmigungsverfahren ist ja genau darauf ausgelegt, und das ist ein behördliches Verfahren. Das heißt, es gibt in jedem Bundesland Behörden. In Bayern sind das die verschiedenen Regierungspräsidien, die diese Anträge lesen, prüfen und ganz wichtig auch einer Sachverständigenkommission vorlegen, die unabhängig diese Anträge prüft. Und zwar sehr genau, eben halt einmal auf diese 3R-Regel, also immer zu gucken, können wir da irgendwie noch die Tierzahl vermindern, können wir noch irgendwie etwas verlangen vom Antragsteller, dass die Belastung minimiert wird, und ist das überhaupt ein gerechtfertigter Versuch? Also ist das State of the Art, ist die Methodik, die da gewählt wird, wirklich adäquat, um auch überhaupt die Versuchsergebnisse sicherzustellen und so weiter. Also dieses Verfahren, das gibt es schon lange in Deutschland, schon viel länger, als es die EU-Richtlinie gibt. Das hat sich bewährt, und daran wird auch nicht gerüttelt werden. Aber dann die Möglichkeit, dagegen irgendwie gegen einen solchen Beschluss vorzugehen, eben im Sinne von eine, keine Ahnung, Tierschutzorganisation klagt gegen diese Entscheidung dieser Kommission, weil sie sagt, da werden falsche Kriterien angelegt oder so, das gibt es nicht. Es gibt in einigen Bundesländern ein sogenanntes Verbandsklagerecht. Da können dann also Tierschutzverbände sozusagen gegen eine Entscheidung der Behörde klagen. In den meisten Bundesländern, in denen das so ist, soweit mir das bekannt ist, ist es aber so, dass es eine Feststellungsklage ist. Das heißt, es wird dann gegebenenfalls gerichtlich festgestellt, dass die behördliche Entscheidung vielleicht unzutreffend war. Aber das hat keinen direkt aufhaltenden Charakter. Das heißt, die Versuche können dann trotzdem mal genehmigt eben durchgeführt werden. Es hätte natürlich erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Genehmigungspraxis. Soweit ich weiß, gibt es aber wirklich kaum Verfahren solcher Art bislang in den Bundesländern. Wir versuchen es nochmal mit David Brodersen in Hamburg. Herr Brodersen, jetzt vielleicht. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich da in die Sendung durfte. Ich persönlich, also ich bin schon länger gegen Tierversuche aktiv, ehrenamtlich. Und ich persönlich lehne das ab. Ich lehne es ab, Lebewesen für diese Zwecke zu benutzen. Und ich denke auch, dass dieser Standard, nämlich der Tierversuch, dieser Goldstandard, weil er unangegriffen ist, den wir seit dem Mittelalter immer mal entwickelt haben, denke ich, dass wir das überwinden müssen. Ich denke, dass das nicht die Zukunft sein kann, aber auch nicht mit diesen Free-R-Sachen, sage ich mal, zu gucken, ja, wie können wir es reduzieren, sondern wir müssen grundsätzlich danach gehen, einen Ausstiegsplan zu entwickeln und uns davon wirklich zu entfernen. Wir haben ja wirklich schon ganz viele Alternativen mit Organoiden, Organen auf Chips, 3D-Drucke und so weiter, aber diese müssen sich immer erst dem stellen, dem sich der Tierversuch nie stellen musste. Der Tierversuch wurde als Goldstandard einfach angenommen, hat sich also nie irgendwelchen Prozeduren, irgendwelchen Prüfungen stellen müssen, und heute leben wir damit, dass wir bei Tieren etwas erforschen, zum Beispiel Schlaganfälle herbeiführen mit Fäden, die wir dort in Arterien führen, ähnlichem, indem wir Sachen nachstellen wollen, die da beim Menschen irgendwo natürlich in ganz anderen Atmosphäre, also ganz anderen Umgebungen natürlich stattfinden. Wir leben ja ganz anders, als eine Maus es tut oder ein Kaninchen. Und genauso wie ein Kaninchen anders reagiert wie das andere, ist es halt auch so schwierig, das auf uns auch hochzuskalieren, auf uns als Menschen. Mhm. Und also egal, wo wir es anfassen, also auch genauso mit der Dokumentation der Tierversuche, ist es halt auch wirklich so, dass die Anträge meistens, also viele der Tierversuche sind auch nur anzeigepflichtig. Das heißt, es muss nur angezeigt werden, dass welche gemacht werden, sind aber nicht genehmigungspflichtig. Das soll sich jetzt, glaube ich, durch die neue Gesetzeslage möglicherweise ändern, oder? Weil das ist, glaube ich, jetzt eben genau einer der Punkte, der mit dem EU-Recht nicht mehr zu vereinbaren ist. Aber selbst da genau bleibt die Frage, wo es denn dokumentiert wird. Ne? Die Kommissionen sind ja geheim, auch die Zusammenstellung. Also ich bin gespannt, wie das laufen soll und wie wir dann auch in die Zukunft kommen, nämlich diese Methoden wirklich auch voranzubringen. Wenn wir jetzt die Corona-Forschung, also zu den Impfstoffen angesehen haben, wurden viele der Studien gar nicht erst abgewartet, weil man genau wusste, dass die Tierversuche einerseits zu ungenau sind und es viel zu lange dauert, dort wirklich veritable Ergebnisse zu bekommen. Und so ist man dann wirklich zu den Studien gegangen. Hier möchte ich auch anmerken, wir dürfen hier nicht von Menschenversuchen sprechen. Also da kommen eher die Erinnerungen aus deutschen Konzentrationslagern. Das waren Menschenversuche. Wenn wir mit Mikrodosing zum Beispiel sprechen, also so kleine Dosen von gewissen Stoffen in den Körper geben, zu schauen, was passiert, ist das kein Menschenversuch, weil die Wirkung oder das, was da passiert, ist absehbar. Also es können jetzt keine unmittelbaren Probleme auftreten. Aber dann machen wir doch mal ein bisschen Science Fiction. Sie scheinen da auch im Stoff zu sein und fragen Herrn Stitting noch mal nach den Möglichkeiten, die da vielleicht am Horizont sind. Also was macht, wann können wir aus einem 3D-Drucker möglicherweise, wie Herr Brodersen sagt, ein menschliches Organ so replizieren und wiederherstellen, dass man sagt, man muss nun den Umweg über Tierversuche oder auch über Experimente mit Menschen überhaupt nicht mehr gehen. Da heißt es doch immer, da stehen große Durchbrüche bevor oder ist alles schon machbar? Ja, also tatsächlich ist es so, dass das in einigen Bereichen tatsächlich heute schon machbar ist. Also es ist ja nicht so, dass Tierversuche nicht auch laufend ersetzt werden durch alternative Verfahren. Wir haben so etwas wie eine 3D-Gewebekultur, also dass man zum Beispiel so Organmodelle im 3D-Drucker oder mit anderen Verfahren herstellen kann und daran auch bestimmte Sachen testen. Aber auch das ist natürlich nur eine Methode und nur ein Modell für die Realität. Und es gibt Fragestellungen, die sich damit einfach nicht beantworten lassen. Natürlich hoffen wir, dass sich das immer weiter ausbaut und es wird daran aktiv gearbeitet, natürlich auch in Deutschland, immer bessere Methoden zu entwickeln. Ich kann vielleicht einmal hier nochmal auf die Stammzellforschung eingehen, weil ich das ganz interessant finde, weil sich viele der heutigen Möglichkeiten aus dieser Stammzellforschung ergeben haben. Die Stammzellforschung, auch das war vor wenigen Jahrzehnten noch ganz basale Grundlagenforschung. Da haben also Forscherinnen versucht zu verstehen, wie kann man eigentlich aus einer Zelle eine andere machen? Warum sind alle unsere Körperzellen so verschieden, obwohl wir doch eigentlich nur aus einer einzigen befruchteten Eizelle sozusagen entstehen? Und dieses Wissen hat sich dann graduell dahin entwickelt, dass wir heute eben solche Möglichkeiten haben. Aber bis man sozusagen ein komplettes, komplexes Lebewesen in all seinen Organen, mit all seinen Hormonen, Nervensystem, Immunsystem und so weiter komplett nachbilden könnte, davon sind wir noch ganz, ganz weit entfernt. Herr Brodersen, glauben Sie, Sie werden das noch erleben? Das kommt darauf an, wie viele Anstrengungen wir in diese Richtung halt betreiben. Ja. Aktuell sind es halt 3, 4, 5 Millionen jedes Jahr. Für tierversuchsfreie Forschung und für Tierversuche werden 3, 5 Milliarden dafür ausgegeben. Jetzt natürlich bei den Impfstoffen war es noch viel mehr. Und da zeigt sich halt auch die Krux dabei, wenn wir halt nur das, was wir jetzt schon haben, wo die Forscher und Forscherinnen gerne mit weitermachen möchten, weil ihnen das vertraut ist, weil sie dort in Magazinen ihre Ergebnisse präsentieren können, auch Karrieren dort starten können, sie aber bei tierversuchsfreien Methoden selbst nicht so dort punkten können, weil dieser Bereich viel zu klein gehalten wird und sich viel größeren Standards stellen muss, als es der Tierversuch je tun musste, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ja, dann, aber auch das ist ja, wäre ja wiederum für den Wissenschaftsstandort eine Perspektive zu sagen, wenn man nun in diese Technologien speziell investiert und da eben in weitere Forschung, das könnte ja dann auch wieder gut für uns sein. Also, ja, selbstverständlich. Ja. Und andere Länder auf der Welt machen es ja vor. USA, Niederlande, es gibt ganz viele, die da in die Richtung schon unterwegs sind und auch diese Organismen noch nachbauen können. Also wir sind da viel weiter und auch günstiger schon, als wir eigentlich tun, aber wir tun zu wenig dafür. Und wir lassen die Tiere leiden und selber haben wir die Nachteile davon, weil wir nämlich die ganzen Versprechen, die uns die Medizin, AIDS zu heilen und so weiter, die Krebs, einfach gar nicht erreichen können, weil es keine individualisierte Medizin ist, nämlich wirklich auf die Organismen des Menschen und des jeden Einzelnen, sondern von Tieren hochskaliert oder auf Menschen und da so viel liegen bleibt an Potenzial, dass es eigentlich eine Riesentragödie ist für Menschen und Tier. Dankeschön, Herr Brodersen. Nach Hamburg, wie ist es mit der Wirtschaftlichkeit? Wie Herr Brodersen hat gerade gesagt, Niederlande zum Beispiel sind im Verbot, wenn man das so sehen will, weiter als wir sind. Andere Länder auch, spielen da wirtschaftliche Gründe keine Rolle. Sie haben vorhin gesagt, dass der Tierversuch immer noch möglicherweise die günstigste Möglichkeit ist, solche Arbeiten zu machen, einfach weil in andere Technologien viel zu viel erstmal noch investiert werden müsste. Wie weit ist das da auch ein Thema in dem Problem? Also ich muss einmal ganz entschieden widersprechen, diese Summen, die der Herr Brodersen da gerade genannt hat, das stimmt einfach nicht. Also das ist ich weiß nicht aus welchen Quellen zusammengerechnet worden. Und es ist einfach so, dass man muss ganz klar sagen, der größte Teil der biomedizinischen Forschung ist ohne Tierversuche. Also die meisten Versuche in den Laboren, an den Universitäten, in den Forschungsinstituten finden ohne Tiere statt. Und wirklich nur da, wo das unerlässlich ist, weil man halt keinen anderen Weg mehr hat, um eine Fragestellung zu beantworten, da werden Tierversuche eingesetzt. Und wenn Sie jetzt auf die Niederlande schauen, das ist da gab es einen Prozess zu überlegen, gäbe es denn eine Möglichkeit, wie wir sozusagen einen strategischen Plan erstellen können? Und da ist man im Endeffekt auch zu dem Schluss gekommen, so einen Plan können wir eigentlich verlässlicherweise gar nicht aufstellen. Und wir können da auch kein Datum dranhängen, zu sagen, an Tag X steigen wir aus Tierversuchen aus. Sondern es ist immer unter der Einschränkung, sobald das wissenschaftlich möglich ist. Weil sonst, wenn es eben wissenschaftlich nicht möglich wäre, dann würden wir auf bestimmte Erkenntnisse und bestimmten Fortschritt verzichten müssen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eben immer die Einschränkung mit dem wissenschaftlich möglich. Christina Fabian in Arnstein. Ah, Frau Arnstein, das ist eine Leitung, die müssten wir erstmal durch einen technischen Versuch schicken. Probieren wir es noch einmal. Das hat wenig Sinn, weil raten schaffen wir nicht. Wir probieren es vielleicht nochmal und ansonsten gehen wir zu Kerstin Braun in Göttingen. Hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Frau Braun. Also, ich bin jetzt ziemlich am Ende und ich habe jetzt vieles mit angehört. Sie sind am Ende, aber hoffentlich nur der Sendung. Ja, fast. Ja, genau. Nein. Und so, und ich habe wirklich sehr interessiert zugehört und ich habe einiges meiner Meinung jetzt dadurch geändert, weil ich komme halt nicht aus diesem Fach. Ich bin halt eine ganz normale Verbraucherin. So, ich möchte jetzt mal so sagen, für mich sind 95% dieser Tierversuche einfach unnütz und gehören verboten. 5% mag sein, für die Medizin ist okay. Es gibt aber eben halt diverse Bilder halt im Internet von sogenannten Tierrechtlern, Tierschützern, die einen eben halt ja die Haare zu Berge raufen lassen. Ja. Und mir fehlt eben halt auch so ein bisschen die Transparenz an diesen ganzen Bildern und muss lange im Internet suchen, um solche Bilder zu finden, beziehungsweise solche Versuche zu finden, was gerade an wem was wie getestet wird. Das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, weil da viel zu wenig genannt wird, weil da wahrscheinlich viel zu wenig auch zurückgehalten wird, eben um keinen Aufruhr zu verursachen, Herr Stilling. Sollte man da nicht wirklich mehr Transparenz und mehr Informationen hingeben, statt sich wegzuducken vor irgendwelchen militanten Tierversuchsgegnern und sagen, ah, wenn wir das publizieren, dann kriegen wir sofort Demonstrationen und Ähnliches? Ja, das ist Wasser auf unsere Mühlen. Also das ist genau der Ansatz, den wir bei der Initiative Tierversuche verstehen unterstützen, wo wir auch versuchen, mit den Forschungseinrichtungen gemeinsam daran zu arbeiten, proaktiv immer häufiger transparent und offener zu kommunizieren über das Thema Tierversuche, weil es eben genau das Problem ist, das die Frau Baum beschrieben hat. Wenn Sie im Internet nach Tierversuchen suchen, dann sehen Sie eigentlich immer nur irgendwelche Horrorbilder, die meist auch schon Jahrzehnte alt sind, und zwar ohne Kontext. Also es wird dann nicht erklärt, warum ist ein bestimmter Versuch vielleicht so und so eben gemacht worden und was hat der denn eigentlich gebracht? Also wir wollen wirklich dahin kommen, dass dieses Thema viel breiter, viel offener kommuniziert wird und eben weg aus dieser, ja, ich sag mal, wie Sie es gesagt haben, ne, dass man sich wegduckt und sagt, über dieses Thema wollen wir nicht sprechen, sondern wir, genau das Gegenteil eigentlich. Frau Braun müsste Ihnen also sehr recht sein, auch wenn es natürlich mit unterschiedlichen Intentionen daherkommt. Ja, ich möchte noch dazu sagen, also es ist ja ein weltweites Milliardenprojekt. Klar. Es werden ja Milliarden verdient, allein auch die ganzen Fluggesellschaften. Wenn man mitbekommt, wie viele Tiere von weiß der Geier wer von A nach B transportiert werden, da gibt es ja auch keine richtigen Zahlen. Man muss wirklich ganz knallhart, stundenlang, tagelang wirklich im Internet recherchieren, um was zu finden oder gewisse Organisationen anzufragen. Ganz schnell Herr Stilling dazu. Ja, also vielleicht nochmal dazu zum Thema Transparenz. Es gibt eine öffentliche Datenbank, die vom Bundesinstitut für Risikobewertung betrieben wird. Die heißt animaltestinfo.de. Da kann jeder und jede zu jedem Tierversuch nachlesen, was da genau gemacht wird. Genau. Und inwieweit also, das mit den Transporten... Das ist eine öffentlich einsehbare... Genau, und mit den Transporten ist jetzt ein anderes Thema, inwieweit Transporte mit Tierversuch auch zusammenhängen, schaffen wir jetzt nicht mehr. Danke, Frau Braun. Wir schaffen aber vielleicht noch zum Schluss ein Zitat, das mir die Kollegen aus der Redaktion empfehlen, das Günter Jakob beisteuern möchte. Schnell, Herr Jakob. Ja, Gruß nach München. Mir fiel eigentlich nur ein Zitat von Christian Morgenstern ein, der hat geschrieben, wehe dem Menschen, wenn nur ein einziges Tier im Waldgericht sitzt. Auch ein Punkt. Ich danke herzlich, Günter Jakob. Braucht man nicht sagen. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke Dr. Stilling von Tierversuche Verstehen. Gerne. Ich hoffe, dass viele mal nachschauen auf dieser Datenbank, um wirklich mehr auch zu wissen und sich nicht mit Halbwahrheiten, sondern wirklich Informationen auseinanderzusetzen, egal zu welchem Ergebnis man dann am Ende kommt. Nächstes Tagesgespräch, morgen um die gleiche Zeit.